Deutschlandfunk. Das Feature. Nachwuchszeugen. Schreib mir, warum du auf diesem Weg schwanger werden willst und wie du es dir vorstellst. Bin gespannt. Hallo, ich habe einen Kinderwunsch und suche einen Papa für mein Kind. Er soll studiert und nicht älter als 35 Jahre sein. Ich bin 27 Jahre alt, schlank. Mutter-Vibes spüren. Luna-Yoga hilft, deinen Kinderwunsch zu erfüllen. Om Shanti und viele Grüße. Euer Heinz vom Yoga-Zentrum Lotus. Ich habe auf jeden Fall irgendwann gewusst, an einem ganz bestimmten Tag, habe plötzlich gewusst, gefühlt, ich will jetzt Mutter werden. Oder nein, ich habe nicht gedacht, ich will, sondern ich werde Mutter. Und zwar jetzt. Zyklotest 2+. Die natürliche Methode zur Bestimmung ihrer fruchtbaren Tage. Bei Kinderwunsch. Batterie muss eventuell erneuert werden, da das Gerät länger nicht in Gebrauch war. Neupreis 200 Euro. Was das auslöst in einem Menschen, das ist schon irre. Also wir haben beide geheult. Und ich habe auch sofort, also auf dem Weg zur Arbeit, meinen Bauch immer nur gehalten und dachte mir so, jetzt bist du da drin, jetzt passe ich auf dich auf. Und jetzt darfst du kommen. Babyschuhe ungetragen zu verkaufen. Und in meiner Situation war es halt so, dass mein Partner sich letztendlich von mir getrennt hat. Er hat sich in eine andere Frau verliebt, in der ersten Hälfte der Schwangerschaft. Und von da an stand ich eigentlich alleine mit der Situation. Deutschland in Kleinanzeigen. Ein Feature von Martina Schulte. Dann darf der Atem wieder ganz rein. Bewusste Schwangerschaft, selbstbestimmtes Gebären, sanftes Geborenwerden. Geburtsvorbereitungskurs für Paare. Und es kann sein, dass es dann mit der Zeit in das Au geht, aber nicht in ein abwehrendes Au, sondern in ein hingebungsvolles Au, in ein ich darf vor Schmerz vergehen Au. Und da gehen wir jetzt noch mal rein und ihr lasst den Atem so lang wie eben möglich langsam nach draußen fließen. Und wenn dann die letzte Phase der Geburt beginnt, dann darf dieses große Kraftereignis Austreibung passieren. Und das hört sich ungefähr so an. Hurra, hurra, der Julian ist da. Es freuen sich Melanie und Klaus mit Timo, Lukas und Dackel Max. Stillen, das Beste für ihr Baby. Taschenbuch 3 Euro. Zum Verkauf stehen folgende sehr gut erhaltene Bücher. Babymassage 3 Euro. Das Babybuch für neue Väter 3 Euro. Die Supernanny 3 Euro. Powernanny 3 Euro. Oje, ich wachse 3 Euro. Kochen für Babys 3 Euro. Bilinguale deutsch-chinesische Kindertagesstätte in Schwabing. Das Glückskinderhaus führt Chinesisch als Sprache im Kinderbetreuungssystem ein und bietet damit eine zukunftsweisende Innovation. Ja, guten Morgen, ihr lieben Mensch. So viele sind wir heute. Zhao shang hao. Heute singen wir mal alle zusammen. Heute machen wir alle zusammen den Morgenkreis, weil wir heute unser kleines Oktoberfest feiern. Weißt du auch, was das auf Chinesisch heißt? Ein Tisch. Was heißt das auf Chinesisch, Papi? Was heißt das auf Chinesisch? Stuhl. Auf Chinesisch? Grüner Stuhl auf Chinesisch, okay. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Manchmal sagt er Worte, von denen wir auch nicht genau wissen, was sie bedeuten, weil wir kein Chinesisch sprechen. Das ist ein Problem. Also eigentlich müssen wir auch Chinesisch lernen. Es kann schon sein, dass es eine Basis schafft für künftiges... Familienwochenende des Vereins für soziale Selbstverteidigung im Spreewald. Samstag großer Lagerfeuerabend mit Brandenburgs bekannter Alleinunterhalterin Annemarie Finkel. Kinder bis 18 Jahre frei. Ich frag mal in die Runde, wer hat denn Geburtstag heute? Ich. Sag mir nochmal deinen Vornamen. Ole. Wie? Ole. Ole? Ja. Ole. Das ist wohl egal. Wir haben dir eine Überraschung mitgebracht. Also, ihr müsst schön mitmachen jetzt. Und wer tanzen will, der kann sogar tanzen am Lagerfeuer. Das verspreche ich euch. Bitte schön, Herr Kapellmeister, ein Lied für dich. Dieser Tag, der uns so sehr bewegt. Dieser Tag, der deinen Namen trägt. Dieser Tag, der ist verdammt. Für ewig so leuchten wie ein Stern. Extra für dich, Ole. Ein Lärchenwald in Brandenburg. Auf einer Lichtung ein Indianertipi. Ein Lagerfeuer. Auf Baumstämmen im Halbkreis 50 Kinder und ihre Eltern. Um sie herum tanzt im 9 cm hohen Stilettos Brandenburgs bekanntester Travestiekünstler Alex Kubiak alias Annemarie Finkel durch den märkischen Sand und singt Alte Ostkracher von Helga Hahnemann. Wo ist mein Geld bloß geblieben, Frau Merkel? Wo, wo, wo? Die meisten, die um das Lagerfeuer tanzen, sind auf Hartz IV. Das war cool. Ja, jetzt ehrlich. Und mein Schatz hat gesagt, er strippt morgen Abend für mich. Viele sind ja Aufstocker. Also man denkt ja immer, der Hartz IV, wenn er so zu Hause liest Bildzeitung und guckt RTL, ist ja nicht so. Also die meisten, wir haben hier ganz viele, die gehen Vollzeit arbeiten, kriegen Hartz IV, weil sie es von mir haben. Nadine hat dieses Wochenende organisiert. Sie hat 3 Kinder und keinen Job. Lange hat sie nicht begriffen, warum. Und dann hat irgendwann mal ein Chef sich mit mir hingesetzt und hat mir erklärt, du weißt, wo dein Problem ist? Nee, hat Nadine gesagt. Dein Abschluss. Ich muss nach Tarif bezahlen. Ich sage, ja, und? Aber doch alle. Ja, sagte, aber eine normale Verkäuferin hat 2 Euro weniger die Stunde. Eine Einzelhandelskauffrau. Die muss ich 2 Euro mehr bezahlen. Total bescheuert. Aber ich wollte mich eben auch nicht wieder zurückziehen in dieses Hausfrauenleben und frustriert zu Hause sitzen und schimpfen. Stattdessen hat Nadine einen Verein gegründet. Den Verein für soziale Selbstverteidigung. Und die Leute sind halt verloren. Auf dem Amt wirst du verarscht. Und wenn du alleine da bist, ja, dann gehst du immer frustriert nach Hause. Nadine geht in die Schulen. Ich sag mal, mit Lehrern sollte man immer reden wie mit 5-Jährigen. Ich weiß, du hast das nicht böse gemeint. Das hast du eigentlich auch nicht mit Absicht gemacht. Aber lasst nicht die Kinder mit ihren ALG-2 bescheiden vor der Klasse antreten. Macht das bitte separat, die Kinder schämen sich da. Und sie beantwortet als Expertin Fragen im Kita-Ausschuss der Stadt. Warum haben wir wieder massiv Kopfläuse? Was sag ich, das kann ich euch erklären. Ich sage, also kleine Kinder, so 3, 4, 5, 6 bis 11, kriegen ihre Kopflausmittel vom Hausarzt. Ja, das Problem ist nur, wir wohnen 6 Personen auf einer Etage. Wenn er mit Läuse kommt, müssen sich natürlich alle die Köpfe behandeln. Weil ich weiß ja nicht, habe ich ihm früh mit meiner Bürste gekämmt? Hat er meine Bürste gehabt? Waren wir mit den Köpfen schon zusammen? Meine Flasche Läusemittel kostet 17 Euro. Was ist, wenn wir am 28. März zum Beispiel die Kinder Läuse kriegen? Haben die Eltern dann noch 40 Euro eine Tasche, um Läusemittel für alle zu kaufen? Ich kenne ganz viele Leute, die sich das nicht trauen zu sagen, weil Leute, das ist ja peinlich und man schämt sich. Finkes Barbie Cabrio mit Gurten, gut erhalten, 6 Euro. Barbie Car Baby Racer in Schwarz, 49 Euro. Limitierte Edition, hochwertig verarbeitet. Unsere Tochter saß in der Wohnung mal kurz drauf und hat sich dann doch mehr für das rosa Modell Lilifee interessiert. Wir sind Nichtraucher und haben keine Tiere. Okay, Iris, Claudia, Kirina, Loki, Bianca, Samba, Agnix, Cori. Philly ist neu, Preis 25 Euro. Philly Unicorn, Prinzessin Varita und Weihnachtsbote Noel. Sehr selten, goldenes Horn und Stab mit 2. Swarovski-Kristall bzw. Kerzenständer je 5 Euro. Plus Stift, diversen Stickern, Stickeralbum und Philly Ring für 5 Euro. Oryx, Alvara, Kakadan, Ashia, Squeak, Luna, Gaia. Sabrina und Julia sind auf dem Weg nach Kristallia. Philly Fairy, Name einer Magic. Oberon, Titania, Theada, Caspian, Elvin, Alerta, Twilight, Pixie, Buim, Echo, Divizio, Lucia, Pando, Farben, Willow, Fake. Einem Zauberreich, das von Phillies bewohnt wird. Das sind so kleine Pferdchen mit Hörnern oder Flügeln, die gleichzeitig Prinzessin, Fee und Einhorn sind. Phillies wohnen auf Inseln, die Festivia, Amoria oder Amica heißen. Auf Festivia werden die Partys gefeiert. Dort wohnen Bianca und Agnix und ihre beiden Kinder Samba und Loki. Loki ist von Beruf Partyplaner. Der plant Partys und so. Und die hier hat zum Beispiel Floristin. Was ist das eigentlich? Weiß ich jetzt selbst nicht. Ganz oben an der Spitze des Staates steht Sparkle. Sparkle, Sparkle, Sparkle, Sparkle. Sparkle ist das beste Philly. Weil die diese 3 Kristalle hat. Oh. 5. Und die Prinzessin von ganz Kristallia. Das ist die, die alles bestimmen darf. Sie wohnt in einem Schloss für 49,99, das sie ab und zu verlässt, um die täglichen Geschenklieferungen zu überwachen. Ding dong. Herein. Hallo. Hi. Wir wollten euch ein Päckchen bringen. Okay. Für dich. Cool, ein Auto, ein Spielzeugauto. Und sie hätte wohl einen Smart in Mini-Format bekommen aus Schokolade. Hat mein Bruder nämlich. Kirina? Was ist, Mama? Gehst du jetzt bitte rein, es wird gleich dunkel. Wir essen jetzt gleich auch Abend. Nein, no. Mama! Ist halt so im Leben. Hm? Also uns macht es eigentlich mehr Spaß, dass die Philis lieb zueinander sind. Und so leben alle dort glücklich und fröhlich bis ans Ende ihrer Tage. Also alle Jungs finden mich in der Klasse gar nicht schön oder so. Eigentlich mag mich gar keiner in der Klasse. Und wieso mögen die Jungs dich nicht? Weil immer, wir spielen manchmal in der Pause fangen und dann flippe ich manchmal so auf und hau immer um mich und das habe ich jetzt versucht zu ändern, aber das klappt immer noch nicht. Ich glaube, deswegen mögen die Jungs mich nicht. Disco, Disco, Disco. 31735 Meckesheim. Techno-Gottesdienst in der Lembecker Kirche. 19 Uhr geht's los. Ja, guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen hier heute Abend allen von nahen und fern, die gekommen sind, um diesen Techno-Gottesdienst, diese Messe zu feiern. Ein ganz herzliches Willkommen auch im Namen des Sachausschusses Jugend. Wir feiern Gott und wir feiern das Leben immer wieder. Gott ist unser DJ. Er hat durch Jesus Christus eine Melodie des Lebens in unsere Welt gebracht, die es so vorher nie gab. Niemand sagt, dass der liebe Gott nur Spaß hat an Orgelmusik und Choralgesang, sondern es ist einfach ihre Art, ihr Lebensgefühl. Und man muss sich ein Lebensgefühl entwickeln, das man mit Jugendlichen teilen kann. Hallo, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Frankfurt-Oder und würde gerne mal in einer Serie mitspielen. Über eine Nachricht freue ich mich jetzt schon. Mit freundlichen Grüßen. Hollandbon Glasblubber. Preis 10 Euro. Hochwertige Hollandbon aus blauem Glas. Unauffällig auch als Vase tarnbar. Kickloch ist drin, damit die Bon in einem Zug durchgeraucht werden kann. Gut in Schuss ist sie auch noch. Bin eher der Säufer. Atlas der Erdkunde. Verlag Volk und Wissen Berlin. 1959. Zweite Auflage. 10 Euro. Hauptstadt von Rumänien. Rumänien ist Bukarest, ja. Australien. Canberra. Früher, als die Welt noch klein war und die Träume groß, warst du gut in Erdkunde. Hauptstadt von Guatemala. Guatemala City. Genau, höchster Berg der Welt. Ja, Mount Everest. Du gingst in die Waldschule, in der Nähe von H. Das Schulhaus lag an einem See, in dem du mit deinen Kumpels manchmal vor der Schule schwimmen warst. Um 7 Uhr mussten wir uns so hinstellen, die ganze Schule, 1. bis 5. Klasse hier und die Älteren dann da, mit blauen und mit roten Halstüchern. Und dann gab es Fahnenappell und da wurde da ein Vortrag gehalten und sowas, ne? Wie so ein Lernen für Sozialismus und, ne? Dann kam die 10. Klasse, die Wende. Und eine neue Schule in der Stadt. Es war einmal ein Junge, nennen wir ihn Marcel. Eines Tages, es war am Fahrradständer. Da habe ich erst einmal in meinem Leben Skinheads gesehen und sowas. Da standen die denn da, so wie man die kennt, so, ne? So dicken, mit Stiefel und Glatze, wie so man die kennt, ne? Die Glatzen wurden seine besten Kumpel. Marcel wurde ihr Hiwi, ihr Schmieresteher und später auch ihr Fahrer. Als erster von der Clique hatte ich dann ein Auto. So, und so bin ich dann mit ihr hingefahren. Marcel fuhr zur Party im Jugendclub, zur Tanke oder zum Banküberfall. Die haben Banküberfälle gemacht, der eine 10 Stück. Einmal sind wir im Auto, die hatten da 10.000 D-Mark, so eine Scheine, das im Auto die Scheine rumgeschmissen. Und einmal, da fuhren sie alle zusammen nach Berlin. Ich werde nie vergessen, das erste Auto war ein Trabantengelber. Eigentlich bloß Platz für 4 Leute oder da waren 5 oder 6 Leute drin, ne? Dann haben wir schwarz getankt mit Nummernschildern mit Schnee bedeckt. Das wäre ich nie vergessen. Mit Schneewelle zum komplett Zug, mit Trabant kann man gar nicht abhauen. Also wenn die Polizei das, weiß nicht, warum sie uns nie bekommen haben. Dann sind wir von da aus nach Berlin gefahren. Erste Mal in meinem Leben Prostituten gesehen. Straßenstrich da. Und es war so kalt hinten, die haben nichts gesehen. Das war von innen zugefroren. Das so eine Episode halt. Die hatten dann mit Feuerzeug ein Guckloch gemacht und dann sind wir da am Straßenstrich hoch und runter gefahren und so. Und während Marcels Skinhead-Kumpel in Brandenburg blieben... Da war es dann aber nicht mehr so mit Skinheads, dann war das dann... Dann sind sie umgeschwenkt auf Techno. Und jedes Wochenende nach Berlin in den Tresor fuhren... So, und dann fing das an mit Drogenpartys und Techno und sowas. ...wurde Marcels Welt immer größer. Er reiste nach Ibiza, nach Ägypten, nach Dubai und zog schließlich nach Mallorca. Dort verkaufte er seinen Körper an Damen und betuchte Paare. Aber das ist eine andere Geschichte. Jack Kerouac on the Road, ziemlich zerlesen, deswegen auch nur 1 Euro. Imo Samtrock, schwarz-violett mit Volants, 22 Euro. Shark Punker Gothic Hose Bermuda, coole Hose Größe L, neu, 20 Euro. Asta Revolution, Bob Marley and the Wailers, CD, Preis 3 Euro. Jamaika Flagge zu verkaufen, 2 Euro. Ein Keller in der pfälzischen Provinz. Oh, Videokamera, noch ein altes Foto, oh, die haben wir nur noch nicht reingesetzt. Was man da kauft, muss weg. Jacqueline und ihre Mutter missten aus. Ein Wasserschnitt. Meistens. Auch nur ein uralter Klobus. Das auch. Das Länder drauf, die gibt's nicht mehr. Die alte Porzellanpuppe und die Wehrmachtsuniform vom Großonkel sind schon verkauft. Ich hatte auch so mal eine alte Uniform vom Zweiten Weltkrieg. Die war ja noch tiptop in Ordnung, ne? Mit alle Wappe und was da so drauf. Mit Abzeichen und so. Als nächstes kommt Jacquelines Jamaika-Flagge dran. Ah, dahinter. Ah, da liegt auch die Flagge. Eine liegt da jetzt. Wo ist denn die andere? Ah, die ist furchtbar. Ah, die liegt dann auch da. Es gab mal eine Zeit, da stand Jacqueline auf Bob Marley. Mhm. Die hatte, glaub ich, jeder. Mal. Also jeder in meiner Klasse hatte Zeit lang Bob Marley gehört. Aber es hat auch und vielleicht in was Weinheim, mit Waldorfschule zu tun. In also du warst auf einer Waldorfschule. Ja. Waren alle und das war da eh ein No-Go bei den Lehrern. Ja. Ich fand den Mann toll, seine Bob Geschichte, Mann. Ja, deswegen. Heute mit 22, denkt Jacqueline. Das war halt früher mein Idol und jetzt weiß ich, dass der hat ja eigentlich nichts großartig gemacht außer Musik. Mhm. Hat er jetzt nicht die Welt verbessert. Ah ja, ja. Mit Kiffen und Musik macht man die Welt nicht besser. Muss man schon was dafür tun. Jacqueline hat sich für 8 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Sie will nach Afghanistan oder in den Kosovo. Ihr älterer Bruder Christian ist schon da. Und wenn ich dort bin, dann habe ich die Möglichkeit, dort das Land besser zu machen. Die machen ja auch Aufbauhilfen bei der Bundeswehr, die schießen da ja nicht nur rum. Nee, machen die ja auch nicht bei uns. Die sind ja eher zu dem Landesaufbau dort. So ist das im Kosovo momentan. Die sind da nur noch da und passen auf, dass sich die ganzen Leute in Kosovo lieb haben. Und wenn was ist, gehen sie dazwischen und sagen, nein, mach das nicht und dann ist es wieder in Ordnung. Ja. Und dann gucken, dass alle in die Schule gehen, ihre Arbeit machen und so. Und das erscheint dir sinnvoller als jetzt. Ja, da irgendjemanden anzubinden, der eh nichts bewegt hat. Und als Zahnarzthelferin tue ich auch nicht großartig Leben retten. Heute ist halt das es gibt halt auch junge Menschen, wo dann irgendwie denken, wir müssen was für Deutschland machen. Also ich meine, mir wäre es lieber, sie würde hier bleiben, aber jetzt ist es halt so. Ja! Dass es bei der Bundeswehr auch ums Töten geht, ist Jacqueline und ihrer Mutter klar. Klar müssen die jetzt schießen, weil ja jetzt, das ist ja jetzt so gefährlich geworden. Also das erste Mal eine tödliche Waffe in der Hand zu haben, war für mich schon also ungewohnt. Ich habe dann auch einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, habe dann angefangen zu weinen, weil ich einfach dann erstmal realisiert habe, was ich mit der Waffe jetzt anstellen könnte. Sie finden eine Waffe vor. Erste Tätigkeit. Sicherheitskontrolle. Durchführen. G36 mit 9 Patronen. G36 teilladen. G36 teilgeladen. Platz im Gefecht. Platz im Gefecht. Auf den Einsatz stehenden Schützen. Einschuss, Einsatzfeuer, Feuer. Schon ein kleiner Schock, aber dann beim zweiten, dritten, vierten Anlauf wurde es dann immer besser. In Galbgruppe, Muhlenmeldung. 15. In Galbgruppe, Muhlenverletztenmeldung. 15 Muhlen, 0 Verletzte. Jacqueline gewöhnt sich an die Waffe, die Sprache, die Uniform. Also wir müssen als allererstes den Feind unter Druck setzen, indem wir auf ihn schießen, ja? Damit er nämlich in seine Stellung gezwungen wird. Denn wenn wir auf ihn schießen und er Angst hat und in seine Deckung sich zurückzieht, haben wir die Sekunden, die wir brauchen, weil er dann nämlich nicht schießen kann. Und wieder Deckungsfeuer! Ja. Wo ist denn der Feind? Und als sie am Ende der Grundausbildung zum feierlichen Gelöbnis antritt, ist sie stolz auf dieses große Ganze, dessen Teil sie geworden ist. Ich gelobe. Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland. Und auch Mutter, Oma und zwei Tanten zeigen sich ergriffen, als Jacqueline den Eid auf die Deutschlandfahne ablegt. Denkt man noch an früher, an die Soldaten, wie es da war. Kommt dann alles so in den Sinn. Ne? War Ihr Mann auch? Ja, aber nur beim RAD ab 16. Da war, man ist dann zurückgekommen, 19 Jahre ist er dann zurückgekommen. Ne? Also der Bruder zu unserer Mutter war Oberstleutnant. Aber das ganz zuletzt ist er in Wien erschossen worden, weil er nicht mehr weiter gekämpft hat. War ein guter Offizier, ja. Die Wehrmacht, zweiter Teil, gebunden, 23 Euro. Tausche Luftgewehr gegen Laptop. Anonymous-Maske, Occupy. Habe zwei gekauft und gebe eine gern umsonst ab. Occupy Letterstorm, we are the 99%. Wenn der Postmann zweimal klingelt, 100.000 Briefe und 200 Plakate gibt es zum Verteilen. Jeder sollte einen Rucksack bei haben, besser zwei. Auf dem Kölner Ludwigplatz warten ein paar Demonstranten von Occupy Köln auf die Flyer für den Letterstorm. Die Presse ist auch da. Warum ist das so wichtig, jetzt Flyer an die Leute zu verteilen? Ja, weil ich das Gefühl habe, dass schon die meisten Menschen noch so ein bisschen in dem Glauben sind, dass alles gut wird und dass alles gut ist. Wofür sie denn kämpfen, will die Lokalpresse von den Okkupisten wissen. Ich kämpfe eigentlich für Frieden auf der Welt, für Unterstützung gegenseitig und nicht dieses Gegeneinander, was uns letztlich dazu verführt, dass wir mit dem Ellenbogen gegen den Nächsten vorgehen müssen. Finde ich nicht in Ordnung. Also ganz tief nicht in Ordnung. Und wie das denn jetzt genau funktionieren soll mit dem Letterstorm? Ja, wird jetzt gleich jemand kommen, der uns die Flyer bringt und dann werden wir uns verstreuen mit den Fahrrädern und einfach verteilen. Aber die Flyer kommen nicht. Wegen technischer Schwierigkeiten, Druckerprobleme und sonstigen möglichen anderen Hindernissen, die eingetreten sind. Eine alte Frau schlürft vorbei und schimpft. Es gibt Arbeit für euch, für euch. Was wollt ihr? Kochen lernen, damit der Mann was zu essen kriegt. Ich habe nicht geschlafen. Ich bin alt, aber ich habe auch gelernt. Enizidei. Student aus gutem Hause sucht diskret ein Mädel mit passendem ABCDE. Aussehen, Bildung, Charakter, Deutschkenntnisse, Ehrgeiz. Das heißt, die sportlich und jünger als ich, 25 wirkt und ein deutschsprachiges Gymnasium besucht, in Klammern hart. Will einen Krieger. Ich, 32, 1,74, sportlich, langhaarig, suche dich, bis 40, Metalhead, 1,80, der mit mir, Ozzy-like, Fledermäusen den Kopf abbeißt und um die Wette Headbang kann. Ein Sommer in Marbella. Attraktiver, interessanter 36-jähriger Mann, in Deutschland und in Marbella lebend, sucht Millionärin für einen unvergesslichen, traumhaften Sommer zu zweit. Marcel sagt, es war... Wie das so ist, die übliche Geschichte. Und dann in Berlin im Puff, da war das erste Mal hin. In den Jahren nach der Wende fuhr er seine Kumpel aus H. regelmäßig in die Hauptstadt. Seine Kumpel, die Banken und Tankstellen überfielen und das Geld abends in ihrem Stammetablissement unter die Mädels brachten. Die haben mich ja immer eingeladen. Marcel war, was Frauen angeht. Ich war Spätzünder. Ich hatte, glaube ich, nie eine Freundin, glaube ich. Ich habe mich immer geschämt vor dem ersten Mal. Verstehst du? Ganz im Gegenteil zu jetzt. Die Bar war schummrig. Die Jungs aus H. hatten die Taschen voll mit einfachem Geld. Die kannten uns schon. Dann kam, ständig kam dann da, war Tombola, mit so einem Zylinder rumgerannt, Ziehung, 10 Mark, so eine Ziehung, und die hatten gleich 10 Lose geholt. Und am Ende gab es dann ein Freizimmer und dann eine Champagnerflasche gewonnen. Irgendwann in der Nacht ist Marcel mit der Frau aufs Zimmer gegangen. Ich dachte, das ist einfach, so einfach, als wenn man sich um eine Frau bemühen muss und sowas, ne? Vielleicht auch, weil ich schüchtern war, und es war halt der einfache Weg. Und weil es einfach war, ist Marcel immer weitergegangen. Mit 30 hatte er für Frauen... Zwischen 50 und 100.000 habe ich bestimmt ausgegeben. Da war der illegale Club in Dubai. Eigentlich ist es ja verboten, ne? Aber jedenfalls, ich war ja da drin. Also ich habe zwar Eintritt bezahlt, glaube ich, 40 Dirham, $10, glaube ich, was das waren. Da waren bestimmt 800 Frauen, nur in Bikinis. Da war die Großraumdiskothek auf Mallorca, in der vor allem Mädchen aus Nordafrika arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Frauen sich in Afrika oder sonst wo ein Haus, zumindest ein Teil von mir. Ich habe keine Lust mehr zu bezahlen. Ich habe auch nichts mehr. Vor 6 Jahren, als Marcel pleite war, meinte sein Kumpel Juan: Eigentlich bist du dumm, du könntest so viel Geld verdienen. Wenn Marcel die Sache einfach mal umdrehen würde. Und weil Marcel einfache Sachen mag, hat er sie in Taten umgesetzt. Der erste Anruf. Das erste war krass. Da hat ein Mann angerufen, ein Rumäne. Und ich kam in die Wohnung komplett. Das war ganz eindeutig. Der kam gerade aus Italien. Der hat, glaube ich, Drogen geschmuggelt. Die ganze Wohnung, da hat Drogen. Und der war komplett zu. Ja? Da waren 2 Frauen. Die eine war seine Schwester und die andere war seine Freundin. Oder so. Und er wollte sehen, wie ich mit seiner Freundin da. Und die wollte immer gar nicht. Die wollte überhaupt gar nicht. Die haben sich dann auf Rumänisch da und dann, sie hat da geheult und sonst was. Dann waren wir wieder in der Küche. Und irgendwie habe ich gesagt, ich muss jetzt los. Das dauert mir zu lange. Ich muss jetzt los. Ruf später nochmal an. Der Rumäne hat noch oft angerufen in der Nacht. Marcel hat ihn weggedrückt. Dann hat sich die Dame mit dem Wappen gemeldet. Das ging ja 5 Jahre mit der, die super High Society oder wie sich das, ne? Also das war wirklich eine Dame, also mit, weiß nicht, Tür aufhalten und im Auto und vorgehen und warten, bis sie sitzt oder was es da alles gibt, ne? Die Dame mit dem Wappen war schön und reich. Ich weiß bis heute nicht, was sie arbeitet. Ich weiß bloß, dass sie jeden Monat woanders ist. Die Dame mit dem Wappen war sehr einsam. Die Frau war öfters unglücklich. Und sie hat sich dann immer so wohlgefühlt, wenn sie bei mir war. Das war irgendwas habe ich, was... was heißt normaler nicht hat, aber irgendwas habe ich in mein Blut. Was hat sie mal? I open her? Also ich habe sie geöffnet. Also in was diesem Bereich sie? Hier. Was sagt sie? Ja, das glaube ich schon. Vielleicht war es sogar so, dass ihr der höfliche junge Mann aus Brandenburg mehr bedeutet hat, als es ihr standesgemäß erschien. Marcel hat die Dame mit dem Wappen stets respektvoll behandelt, genau wie all die Damen, die nach ihr kamen. Heute ist Marcel 38, eine Freundin hatte er noch nie, oder unbezahlten Sex. Die letzte Zeit fühle ich mich, also wie, ich habe nicht mehr so den Kick oder nicht mehr so das, habe irgendwie keinen Bock mehr oder. Frisch, lecker und gierig solltest du sein. Maximal 35, trainiert und begeisterungsfähig für längerfristiges erotisches Abenteuer mit großer, schlanker Frau Anfang 40. Unbedingt mit Foto an. Hartz-IV-Empfängerinnen aufgepasst. Fitter, attraktiver Mit-50er sucht schlanke Dame mit Tagesfreizeit für netten Zeitvertreib. Bei Gefallen finanzielle Unterstützung möglich. Bitte mit Bild. Einfach lieb ficken? Welcher Ehe hat Lust, einfach zu ficken? Ohne Komplikationen oder Stress. Ohne Umwege @freenet.de. Heteroman sucht Fisterin. Suche Fisterin, die gerne einen Mann fistet, es versuchen möchte, es an sich mag oder alles zusammen. Smiley, bin ein gepflegter, pogaler Mann, Anfang 40, kräftig, experimentierfreudig, dennoch mit Stil und Niveau. No man, please. Schreib an Doppelfaust Berlin. Möchtest du deine Lust ausleben und dich so richtig verwöhnen lassen? Dann ruf an. Hallo, schön, dass du anrufst. Tja, ich würde dich gerne treffen. Gerne verwöhnen. Also wenn du Lust hast, wenn du richtig heiß bist, wenn du richtig geil bist, sollten wir viel Spaß zusammen haben. Lass dich doch mal so richtig bis zum Orgasmus lecken. Oder wie wär's mit einem kleinen Ausritt? Ich melde mich bei dir zurück. Bis dann. Ciao. Asexuell. Hallo, ich bin weiblich, 45 Jahre alt und asexuell. Ich suche gleichgesinnte Menschen. Hallo, mein Name ist Ruth Behrens. Ich bin 45 Jahre alt und ich wohne in Uelzen. Und ich habe vor 5 Jahren ungefähr festgestellt, dass ich asexuell bin. Ich mag eben keinen Sex und daraufhin gab es auch öfters Probleme mit meinen Partnern, weil ich mich eben dagegen gewehrt habe, weil ich es eben eigentlich nicht wollte. Der erste, mein Mann hat viel Alkohol getrunken und wenn es ihm denn in den Kram passte, dann sollte ich mit ins Bett hüpfen und dann eben die Beine breit machen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich dann eben den besoffenen Kopf denn hier vergewaltigt hat oder zum Sex gezwungen hatte. Der nächste war mehr oder weniger sexsüchtig. Das Zusammenleben als solches war einfach nur schön. Wir haben viel experimentiert, weil mein Partner eben auf dem Standpunkt gestanden hat, von wegen, dass es vielleicht nur noch nicht das richtige Gefühl sich entwickelt hat. Wir haben viel geübt, verschiedene Stellungen, die wir so aus dem Internet uns irgendwie mal geholt hatten. Aber das Schmusen vorweg, das Kuscheln vorweg, das fand ich doch interessanter als den krönenden Abschluss. Ich will auch partout keinen Partner, der von mir erwartet, dass ich mit ihm irgendwann ins Bett gehe und Sex habe. Das mache ich nicht mehr. Quantum Engelheilen. Energietherapie und Kommunikation mit Engeln. In Verbindung mit der geistigen Welt werden hilfreiche Informationen und Teilsenergien weitergeleitet. Möchten auch Sie sich von unnötigem Ballast befreien? Ich freue mich auf Sie. Einmal nachsprechen. Soham. Soham. Mit all meiner göttlichen Stärke und Macht. Mit all meiner göttlichen Stärke und Macht. Rufe ich die Elohim. Rufe ich die Elohim. Des kupferfarbenen Strahles. Des kupferfarbenen Strahles. Ich fordere die Freilegung. Ich fordere die Freilegung. Angleichung und Ausrichtung. Angleichung und Ausrichtung. Meiner Blaupause. Meiner Blaupause. Sodass ich erkenne. Sodass ich erkenne. Was mein Auftrag ist. Was mein Auftrag ist. Redakteur/Producer für Comedy mit Kontakt zum Fernsehen gesucht. Der oder die zusammen mit mir ca. 400 eigene Gags und Sketche etwas Leben in die deutsche Comedy-Wüste bringen will. Wem bei Zulassungsstelle für Cabrios, Gretes Hits oder T-Online auch Ideen kommen, wären die richtigen. Bitte melden. Info für Arbeiten auf Ölbohrinseln in der Nordsee. 12 Stunden täglich, 16 Tage, 24 Tage frei. Grillwalker, der coole Bratwurstbauchladen, sucht standhafte Männer, die ganz entspannt bei immer Sonnenschein und freundlichen Kunden arbeiten wollen. Leckere Bratwurst sowieso. Wir zahlen provisionsabhängig. Aber im Schnitt sollten für einen Anfänger 55 Euro pro Tag oder mehr drin sein. Geld gibt es immer wöchentlich. Grillwalker, die Weltneuheit. Patentiert in Deutschland, Europa, USA und Japan. So einfach, wie es sich anhört, aber manchmal sind diese Sachen auch so einfach, ne? Aber die Grillwalker haben Marcel sofort fasziniert. Wäre interessant, ob das in Spanien auch möglich wäre, denn das, meine Güte, dann wäre ich ja ein gemachter Mann. Marcel ist zu einem spanischen Anwalt gegangen. der meinte, es ist ganz spannend nicht erlaubt, Lebensmittel auf der Straße zu verkaufen. Aber er könne Marcel eine Sondergenehmigung besorgen. Der ist zum Rathaus gegangen und dafür habe ich 200 Euro bezahlt. Und Marcels Kumpel Michael. Der ist zwar ein bisschen seltsam, aber der macht aus allem irgendwas. Hat derweil einen Baumarktgrill zum Grillwalker umgebaut. 2 Tage oder so hat er gebraucht. Hat er mir was zusammengeschweißt. Konstruktion mit ein paar kleinen Rädern und so, wo man die Gasflasche raufstellen kann mit Leitung, alles wunderbar. Und dann haben sich Marcel und Michael mit ihrem Grillbauchladen und 40 Testwürstchen auf den Hippie-Markt von San Bernardo gestellt. Ja gut, dann waren vor allem deutsche Kunden mit Kindern und so. Hungrige Deutsche mit hungrigen Kindern. Und was haben wir genommen? 4 Euro. 4 Euro. Aber dann kam gleich Polizei lokal an, das war richtig warm, weiß ich noch. Er hat dich aber, der Typ hat mir so einen Schriebs gegeben, ja? Der Anwalt. Und dann erwies sich Marcels Sondergenehmigung leider als wertlos. Este vale nada. No jugas conmigo. Also verarsch mich nicht so, ne? Haut ab hier. Und so endete Marcels Ausflug ins Würstchengeschäft. Heute arbeitet Marcel als Aufpasser für den 14-jährigen Sohn eines saudischen Scheichs. Marcel mietet Bowlingbahnen, Cafés oder ganze Kinos für seinen Schützling und achtet streng darauf, dass alle Sex- und Kussszenen vorher entfernt werden. Junges Bar- und Servicepersonal bis 25 Jahre mit Erfahrung in Gastronomie von Szene-Lokal in Mitte gesucht. Ja, hallo, guten Tag. Auf Ihren Annonce in der BZ rufe ich an. Sie suchen noch Barmitarbeiter? Suchen Sie auch nur junge Leute oder kommt jemand älter auch in Frage? Okay, danke Ihnen. Tschüss. Bis dann, ciao. Claudia ist seit 2 Jahren arbeitslos. Wenn man so auf eBay geht oder sonst irgendwo, fast in jeder Annonce wird man geduzt. Was schon diese, wir suchen dich, ja, hast du Interesse? Ich habe auch schon sowas gesehen, ja, coole Leute werden gesucht. Oder für unser junges Team, das sind fast, glaube ich, momentan 90% der Annoncen. Vor 20 Jahren? Das war so noch Anfang 90er Jahren, also irgendwie Ende 80er. Verdiente Claudia 20 Mark die Stunde in einem Restaurant am Kudamm. Heute wird ihr nicht einmal die Hälfte angeboten. Also zuerst habe ich festgestellt, dass 5 Euro ist sozusagen so gang und gäbe überall in diesem, auf diesem Gebiet. Dann habe ich irgendwann 4 Euro gehört. Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Ne? Ich dachte mir, was ist das überhaupt? Aber der Hit war, als ich da in einem Lokal 3 Euro die Stunde angeboten bekam. Jetzt hat sie selbst eine Annonce geschaltet. Claudia ist 53, aber sie schreibt 48. Wenn ich 53 schreibe, dann mache ich meine Chancen gleich 0. Infoabend, Montag, 1. März, 19 Uhr. Faltenbehandlung. Behandlungsmethoden mit Hyaluronsäure. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bitten daher um Anmeldung bis 26. Februar. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Abendveranstaltung und freue mich, dass Sie so zahlreich auch erschienen sind. Dr. Dr. T., der bekannte Schönheitschirurg, leichte Urlaubsbräune, markante Züge, weiße, ebenmäßige Zähne, demonstriert heute die Faltenbehandlung durch Hyaluronsäure am lebenden Modell. Das Demonstrationsobjekt heißt Helga. Hallo, ich bin eine Patientin und heute Abend bin ich auch noch das Modell, um Ihnen zu zeigen, wie man mit schönen, wie man die Gesichter verschönern kann, mit Kleinigkeiten. Es gibt auch was Neues, das nennt sich die Mona Lisa-Technik, das habe ich im letzten Jahr präsentiert. Das bedeutet, man verlängert die Unterlippe, gerade hier im Mundwinkel. Das führt dazu, dass der Mundwinkel ein bisschen nach oben geht und man geht lächelnd wieder nach Hause. Da muss die Frau Merkel mal kommen. Ja. Das kann man auch sagen, die Merkel-Technik. Ne? Ja. Danke für den Tipp. Ja. Während Dr. Dr. T. routiniert mit dem Publikum plaudert, huschen seine Hände mit der Spritze rund um Helgas Mund und Nase. Hier bist du nicht betäubt. Ja, und die geht gut weg. Das sind auch etwas einfache Falten. Ne? Helga ist vom Ergebnis begeistert. Neulich, da war ich mit Freunden zusammen, unter anderem auch ein junger Mann, den ich aber nicht kannte, der aus Bosnien kam, ne, zu Besuch. Und immer guckte und immer guckte. Und dann hinterher seine Tante frug, also die, mit der ich befreundet bin, ja, wie alt ist denn die Dame und so weiter? Und dann sagt er, ja, nun schätze mal. Naja, sagt er, ja, vielleicht so 40. Oh, habe ich gesagt, das ist natürlich ein Riesenkompliment. Das war nun das erste Mal in dieser Kategorie, ne? Aber es war schon sehr lustig und amüsant. Apropos Alter. Ja. Du wolltest das ja heute verraten, ne? Naja. Geben Sie mal Ihr Urteil an. Was würden Sie sagen? Dann sage ich 68. Dann trifft sie zu. Aber Helga wird also öfters jünger geschätzt als ihr biologisches Alter, eindeutig. Rollator in Bordeaux dunkelrot zu verkaufen. Preis 25 Euro Verhandlungsbasis. Wurde circa 3 Jahre hauptsächlich in der Wohnung und teilweise auf Balkon verwendet. Hospiz Clown Düren. Dr. Clown Info. Pionierarbeit. Dr. Clown seit 12 Jahren professionell unterwegs in Seniorenheimen mit experimentellem Humor. Dr. Clown als Lachmediator und Modell unterstützt die Lachkompetenz des Kranken und seiner Umwelt. Ja, also es ist immer wieder schön, sich im Spiegel zu sehen, wenn man lustig aussieht, bunt und mit einer roten Nase. Dann muss man auch selbst sagen, ja, du bist der lustigste Mensch der Welt. Ein Altersheim in Düren. Im Schwesternzimmer im 3. Stock trifft Dr. Clown die letzten Vorbereitungen für seinen Auftritt auf Station 1, Wohnbereich Demenz und Alterserscheinungen. Ja, ich bin ja dabei, mich zu schminken, bin jetzt fertig, ziehe meinen lustigen Harlekin-Hut auf mit den Glöckchen und dann brauche ich nur noch Humor. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind wieder da. Doch jemand Neues, kenne ich noch gar nicht. Hallo, ich bin der Dr. Clown. Kommen Sie mit, kommen Sie noch. Ja, Frau Kästner. Ja. Kann ich Ihnen die Serviette abnehmen? Ja. Hallo, Herr Linde. Darf ich Ihnen die Hand geben? Hallo. Frau Gummels. Ja. Ich grüße Sie. Grüße Sie. Wie geht's uns? Gut. Ja, das freut mich doch. Ja. Prima. Schön. Die Sonne scheint. Dr. Clown ist da. Können wir wieder ein bisschen Musik machen? Dreivierteltakt. Dr. Clowns rechte Hand steckt in einer Hasenpuppe. In der linken hält er die Tröte. Feste reinpusten. Ah, schön. Er hat auch Luftballons dabei, aus denen man bunte Pudel machen kann. Nochmal, Frau Maschkowski, feste. Nochmal pusten. Zack. Lauter, lauter. Und ein großes Luftballonherz für die Zimmerpflanze im Gemeinschaftsraum. Ich werde jetzt hier ein Luftballonherz aufpumpen und das hier an den schönen Zweig hängen in die Mitte. Also ich forme daraus ein Herz und das Herz hängt dann 1-2 Wochen hier als Mittelpunkt. Und die Leute erinnern sich an den Clownbesuch und freuen sich immer wieder, wenn sie das Herz sehen. Und wenn er platzt, dann lachen sie. So, tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Tiertrauer München. Würdevoll Abschied nehmen. Tierbestattung. Haustierbestattung für ein tiergerechtes Ende. Sie haben lange Jahre viele schöne Stunden mit ihrem Haustier verlebt. Gerade wird dieser Verlust oft als sehr schmerzlich empfunden und sollte darum auch ein würdiges Ende finden. Wir suchen einen Mitarbeiter, Führerschein Klasse 3 oder B. Bitte informieren Sie sich unter www.pietätvolleüberführung.com, was wir machen und was Ihre Aufgabe wäre. Bitte. Bestatter, ich müsste einmal zum Hospiz. So, dann würde ich sagen, geh einmal rein. Schwester Yvonne hat die Herren vom Bestattungsinstitut Pietät erwartet. Herr L. ist letzte Nacht gestorben. Schwester Yvonne hat ihn gewaschen und angezogen und ihm ein paar Souvenirs auf die Bettdecke gelegt. Ja, also dieser Mann, der war Ballonfahrer, ne? Deswegen hatten wir da so die Ballons ein bisschen dekoriert. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, das sind keine Angehörigen, ne? Der Freund kümmert sich um die Bestattung. Und, ja, der Freund. Man sieht aber trotzdem einfach mit den Ballons, ne? Es macht sich trotzdem jemand Gedanken. Es ist jetzt nicht so, das ist nichts für die Angehörigen, sondern das ist für die Verstorbenen. Ja. Und er hat auch immer gerne geraucht, deswegen die Zigaretten. Und das sind alles so Symbole. Ne? Die Katze war ihm ein ganz großes Anliegen, deswegen Katzenbild. Und das sind so ein paar persönliche Dinge, die er dann ja auch mitnehmen darf. Gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Ne? Danke. Okay, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Herr K. macht den Job seit 11 Jahren. Herr P. ist neu im Bestattungsinstitut Pietät. Der verstorbene Herr L. ist seine 4. Leiche. Es war eine Person dabei, eine Dame, die hat ein Bein verloren. Ihre Brüste waren nicht mehr da. Ja, also das sind Sachen wirklich, da steckt ja auch eine ganze Geschichte hinter. Ja, die Leute haben gelitten. Ich stelle mir einfach nur vor, dass es eine Erlösung ist. Und dieses Bild möchte ich mir eigentlich vor Augen halten und kein anderes. Herr K. und Herr P. rollen den Sarg mit dem verstorbenen Herrn L. nach draußen und heben ihn vorsichtig ins Auto. Herr P. sagt: Dieser Job hier ist eigentlich der Lichtpunkt so am Horizont, ja, den ich anstrebe und wieder ein ordentliches, normales Leben führen zu können. Es ist noch nicht lange her, da stand Herr P. auf einer Brücke. Ich habe ja auch schon vor dem Moment gestanden, mir selbst mal das Leben nehmen zu wollen. Und habe dann mehrere Male auf einer gewissen Brücke gestanden und wollte mich da wirklich runterstürzen. Burnout mit 40. Im Endeffekt, wenn man morgens früh aufsteht, fängt die Arbeit eigentlich an. Man arbeitet an sich selbst, man arbeitet an seinem Leben, man dann arbeitet an der Freundschaft und. Man ist eigentlich ständig unter Arbeit. Und man glaubt gar nicht, was der Kopf einem antun kann. Es ist Wahnsinn. Ja, Sie können noch nicht mal mehr einen Satz verfassen. Es ist nichts mehr möglich. Also Sie sind völlig gelähmt. Der Leichenwagen ist vor dem Krematorium in Herne angekommen. Herr P. schiebt Herrn L. in die große Kühlhalle, wo seine Leiche auf die Einäscherung wartet. Ja, ich bin wirklich der Letzte. Ja, oder mein Chef, wir sind die Letzten. Und wenn wir unseren Job gut machen, denke ich, wenn es einen Herrgott gibt, hat er das gesehen, dass ich so würdevoll und gut mit diesen Menschen umgegangen bin. Ja, also mein Leben hat sich wirklich um 180 Grad gedreht gegenüber der Arbeitslosigkeit, die sehr viel mit depressiven Situationen zu tun hat. Und die sind jetzt wie ausgelöscht, weil ich eine Arbeit mache, die mich befriedigt, ja, und die mich einfach glücklich macht. Herr P. schließt die Tür hinter Herrn L. So. Das war's dann erstmal. Alles muss raus. Einzelteile ab 50 Cent bis 250 Euro für komplettes Schlafzimmer. Sie führen demnächst eine Wohnungsauflösung eines alleinstehenden Herrn in Leer. Nichtraucherwohnung. Siehe Fotos. Alles circa 40 Jahre alt und gut erhalten. Ehebett, Funktionsbett, Küche mit diversen Elektrogeräten, diverse alte Artikel wie Kartoffelwaage, alte Siebe, Wohn- und Esszimmer, Eiche rustikal. Unter anderem Esszimmerschrank, Eiche massiv viertürig mit altem Gewehrschrank, TV-Schrank, Ledersofa und Sessel mit Abnutzungsspuren. Diverse Lampen, ein Globus, ein Gobelinbild, der Mann mit dem Gold. Ein Aquarium 400 Liter mit diversen Zierfischen, gut erhaltene Herrenkleidung Größe 54 und Schuhe, zum Teil mit Abnutzungsspuren, Größe 43, preisgünstig abzugeben. Möbel und Aquarium müssten dann innerhalb der Auflösung abgeholt werden, da wir nur ein geringes Zeitfenster haben. Das höchste Gebot erhält den Zuschlag. Sorry, aber der Fernseher ist weg. Deutschland in Kleinanzeigen. Ein Feature von Martina Schulte. Mitarbeit Christian Schmidt. Gefördert von der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Es sprachen viele, die eigentlich nur eine Anzeige aufgeben wollten, sowie Bibiana Beglau, Maike Droste, Fabian Hinrichs, Barbara Schmidt und Bernd Rehäuser. Technische Realisation Olaf Dettinger. Musik FX Randomitz. Gesang Natascha Nicke-Prelewitsch. Regieassistenz Nike Zafiris. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk, dem Deutschlandfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013.